Hallo und herzlich willkommen zum 12. und damit leider auch schon letzten Audiokommentar zu Magic Kaito Kid the Phantom Thief. Und heute besprechen wir die letzte Episode, Episode 12. Wir schauen sie uns gemeinsam in einem Audiokommentar mit euch an. Ich werde gleich runterzählen, 3, 2, 1 Start. Dann startet ihr am besten eure DVD, Blu-ray oder Anime-on-Demand-Version von der Episode 12. Und hört dann gleichzeitig dazu unsere Kommentare, die wir zur Episode eingesprochen haben. Zunächst möchte ich aber noch meine heutigen Mitstreiter hier in dem letzten Audiokommentar mit vorstellen. Und ich begrüße Olli. Hallo Olli. Ja, hallo. Ein letztes Mal in der Kaito Kid Reihe sage ich schönen guten Abend. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Hallo, herzlich willkommen zum großen Finale. Genau. Unserer Audiokommentarshow. Genau. Ja, ich habe das Prozedere ja schon erklärt und sage, wir starten direkt durch mit der Episode 12. Ein letztes Mal noch. Genau. Und starten die Episode in 3, 2, 1, Start. Vergiss nicht dein Pokerface, letzte Runde. Ich würde auch sagen, die beste Folge von allen 12. Oh, so viel schon vorab, ne? Also dranbleiben, liebe Zuhörer. Es wird gut. Ein letztes Mal noch mitsingen. Wir könnten ja auch mal singen. Ja, lassen wir, glaube ich, lieber, sonst schalten alle ab. Oh. Vielleicht wollen die Zuhörer das. Da könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Ich schneid's eh raus. Was? Ja, so gemein wäre ich nicht, wenn sich jemand die Blöße gibt. Der stelle ich natürlich auch auf YouTube, youtube.com/ConnyNews und überall wird das hochgeladen und verbreitet. Ja, dann haben wir ein Lied auf den Lippen. Genau, da haben wir auch schon ConnyCast zu gemacht. So, wenn wir dann mit Magic Kaito Kid the Phantom Thief durch sind, machen wir Audiokommentare zu allen Detective Conan Episoden, nicht wahr? Sitzen hier für immer in unserem Audiokommentarstudio und synchronisieren alle 800 genau. Folgen mit Audiokommentar. Müssen wir ein paar Spenden sammeln, glaube ich. Der Titel des Openings heißt übrigens übersetzt so viel wie "Ich liebe deine Tränen so sehr". Nur, falls ihr das jetzt noch wissen wolltet. Oh. Oh. Danke für diesen Hintergrundfakt hier bei der letzten Episode. Das hätte natürlich nicht früher sein können. Nee. Es sei denn, man hätte aufgepasst, als die Untertitel noch in Deutsch waren. Ja, habe ich natürlich. Klar. Ich muss auch die Audiokommentare machen. Ich kann nicht immer aufpassen. Dark Knight. Ich hätte es gut gefunden, wenn jetzt der Titel da gestanden wäre. Das wäre so geil. Vielleicht hätten wir auch Batman gesehen. Vor allem auf der vierten Volume, da hätten sie es ja wenigstens dann einheitlich machen können. Aber wenn es in der letzten Folge gewesen wäre, das wäre extrem genarrt. Mehr als Aoyamas je hätte tun können. Der größte Troll aller Zeiten. Wer sind sie? So, dass da ein Funkgerät mitten in der Öffentlichkeit rumsteht. Kaito Kid? Nicht... Kaito Kid? Immer diese Aussprache auch immer ein bisschen tricky. Oh, das kennt man doch, oder? Ich wusste gar nicht, dass Nakamori da auch drin arbeitet. Best of ich glaube, das ist ja tatsächlich einer der wenigen Auftritte von Sharky in Magic Kaito selbst. Der ist ja eigentlich ursprünglich ein Detektiv-Conan-Charakter. Ach, ich dachte, der wäre original Magic Kaito Kid. Aber nee, der ist in dem Black Star Fall auf dem Schiff eingeführt worden. Und ich glaube, das hier ist auch der einzige Fall, wo er, glaube ich, im Magic Kaito auftritt. Also ich habe noch spätere Auftritte von Detective Conan in Erinnerung und dachte, er wäre quasi von Magic Kaito rüber, aber dann ist es offenbar genau andersrum. Okay, gut zu wissen. Shintaro Chaki. Ist ja auch so ein Charakter, den man eigentlich nicht wirklich kennt, der ist ja sehr, sehr nebensächlich. Aber Nakamori braucht auch einen Vorgesetzten. Stimmt natürlich. Ist in einem anderen Dezernat als die ganze Mordkommission. Da kann man ja Matsumoto nicht nehmen? Oder ist er für alle Polizisten? Jetzt wird's, jetzt geht's eingemacht, okay. Wie er da mit offenem Mund. Mund zu, sonst kommt Fliegen rein. Dieses Haftbefehl, ne? Also. Interpol. Yusaku. Stimmt natürlich. Ob er auftaucht? Ich muss da sofort an die Interpol-Konferenz aus Death Note denken am Anfang. Ja. Ja, okay. Das ist was ganz anderes. Überschneidungen hier, ein Überschneidungen. Ich will niemanden auch nur gerne sehen, ja. Nakamori sieht ziemlich unausgeschlafen aus. Das war lustig. Na dann ja. Aber lieber bei seinem Sohn, oder was? Ich meine, Megure macht das doch mit Yusaku genauso. Der holt sich ja auch Hilfe von dem Detektiv. Oh, hat der die Stimme besser an der Stimme erkennen? Um das auch in der letzten Episode nochmal hier breit zu treten. Zack, check. Aber dabei hat sie extra ihre Stimme verstellt. Ja, mehr oder weniger gelungen, muss man dazu sagen. Eher weniger. Die bösen Pferde. Komisch, warum bleiben die denn so lange auf dem einen reingezoomten Shot drin? Oh. Das Geld geht aus in der letzten Episode. Richtig. Die sammeln noch Spenden. Wichtige Information. Fünf-eins-eins Kinderheim, auch andere Serie. Und wieder so ein trauriges Schicksal. Gefangen im Netz oder was, ja. Aber auch mal eine erfrischende Abwechslung, dass man mal in Interpol allgemein anderen Polizisten hat, der nicht gleich Streit anfängt. Wie zum Beispiel Dolon zum Beispiel. Aber ich meine, der schießt ja eh alles platt. Ja, das diese war eine Europäer. Sehr schöne Folge. Diese Europäer. Da. Wie Kaito Kid auch immer die Herausforderungen liebt, das ist, finde ich, auch sehr, immer sehr schön. Macht ihn ja auch aus. Er ist eben ein Showman, nicht wahr? Ja. Der große Auftritt. Wichtiger als der Diebstahl an sich. Einfach, dass alle ihn feiern, quasi. Es geht um Ehre und Aufmerksamkeit, um das Publikum zu begeistern. Ja. Und auch, dass er die Tricks der seiner Gegner durchschaut. dieses Aufklären der Tricks wird auch, man merkt auch deutlich im Magic Kaito Manga, wie dieses Aufklären immer ein größerer Bestandteil ist, je länger Gosho auch parallel bereits in Conan schreibt. Ja, färbt natürlich ab, ne? Das ist ja. Ja, einige der Magic Kaito Kapitel von 2014 zum Beispiel kann man auch fast Detektiv Kaito nennen, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Und Magic Conan, ne? Mhm. Wie die Pupillen da so wackeln, das ist ja. Der Typ wird persönlich und man wird nicht persönlich. Mhm. Schöner Bart. Dark Knight. Wieder was Neues gebaut. Die Maske von Nightmare hat Gosho übrigens eine Maske nacherfunden, die er im Spanienurlaub gekauft hat. Das ist super. Hat er in den Kommentaren am Ende der Magic Kaito Bände sind ja, in Limited Edition sind ja diese Kommentare am Ende drin zu den Kapiteln. Treasured Edition. Hat er das verraten. Richtig, Treasured Edition, richtig. Das ist Salzsäure. Das ist der ultimative Schutz. Ja. Vor allem Kaitos fachkundiger Tipp, ne? Ohne dass man den Deckel öffnen kann, kann man nichts stehlen. Ja, hä? Okay. Gut geschlussfolgert. Kent erinnert mich immer die ganze Zeit an ein Detective Conan Episode, eine Filler-Folge. Da war auch so ein Junge, der hieß, glaube ich, auch Kenta. Nee, Santa. Weißt du denn, was ich meine? Ich dachte gerade, ob ich das überhaupt erwähnen soll, weil das eh niemand versteht. Ja, Santa, stimmt, Santa. Also das sieht genauso aus, oder? Ähnlich. Also. Aber Santa, stimmt. Weißt du auch die Nummer der Episode? Ja. Gottes Willen. Nee. Ja, aber. Aber ich weiß noch den Inhalt der Episoden, das ist schlimm genug. Ja, es ist. Weiß ich zumindest nicht mehr. Mir ist gerade der Charakter nur eingefallen. Von? Mein Junge. Ah. Mein Jung. Das japanische Botchama hier als mein Junge zu übersetzen, das ist auch das, womit G Kaito anredet, das heißt ja junger Meister. Was hat G nochmal hier in Magic Kaito zu Kaito gesagt? Oh, junger Meister. Sure. Frag mich nicht. Nochmal die alten Audiokommentare reinhören, das ist so. Richtig. Aber auf jeden Fall dieses Botchama, junger Meister, was G, das ist auch das, was die Baya heißt sie, glaube ich, was sie hier für Hakuba benutzt, aber mein Junge, also ich meine, da hätten auch junger Meister, das ist immerhin seine Angestellte. Wer ist denn die Synchronstimme? Frage ich mich gerade. Kennt man die? Nö. Da sagst du Sachen. Fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Kommt mir bekannt vor, aber kann mich auch irren natürlich. Gut, alles befestigt. Cordesman. Dass der Nakamori nicht überprüft hat, ob er das ist, ist ja irgendwie ein bisschen schwach. Ja, das wechselt auch von Fall zu Fall, wie sehr das überprüft wird. Also als Detektiv Conan-Fan ist man das natürlich gewohnt, dass er es direkt am Anfang immer und immer wieder macht. Das ist ja quasi sein Markenzeichen, dass er immer in den Wangen rumzerrt und kneift. Hier, ja, ein bisschen fahrlässig. Tja, schade. Ich mag Hakuga. Ja, das passt halt auch nicht, ne? Ja. Nee, sie ist halt seine Angestellte, ne? Also ich meine, beziehungsweise von seinem Vater natürlich. Ich finde, das junge Meister von G hätte hier auch gepasst. Ja. Ja, oder junger Herr oder so. Ja, junger Herr, klingt gut, ja. Richtig, junger Herr. Oh mein Gott, das Licht ist auf. Das Licht ist weg, was eine Erkenntnis. Mach's wieder an. Oh, der Deckel ist auf. Mist, wir haben Kaitos Ratschaden, nicht bevor der Deckel ist offen. Ja. Hätten wir doch den Deckel zugemacht. Hätte, Fahrradkette. Bling. Meisante, Conan. Wie alt ist denn der Junge? Der traut sich nicht einfach so, den Taxifahrer anzusprechen und dem Befehle zu geben. Naja, also. Nee, der ist im Heim aufgewachsen. Der hat keinen Respekt vor Erwachsenen. Denn Heimkinder sind immer schwierig. Ja, aber nicht, hier verfolgt man das Auto da, der hat doch... Aber wie schön er auch gerade gewechselt ist von hier Befehle an den Taxifahrer und die Welpenaugen bei Aoko. Ja, ja, ja. Los, Fahrer! Ach ja, Hakuba. Schön, dass er in der letzten Episode auch mal mitmischt. Ja. Auch wenn ich ihn von allen drei Detektiven neben Shinichi und Heiji am unfähigsten und unsympathischsten finde, aber kompetent genug für Kaito Kid. Wäre er mal früher da gewesen, ne? Tja. Ja. Hätte Nakamori nicht die Haushälterin angerufen. Oder? Wie war das nochmal? Ah ja, richtig, seine weißen Flügel, der dunkle Ritter und der Hakuba ist der weiße Ritter. Wie klatscht der denn? Ist der blöd? Ist auch nicht sehr oft, dass er den so aufgeklappt lässt für eine längere Zeit, während er steht. Sonst fliegt er noch aus Versehen weg, ne? Oh, ein Windstoß, ey, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich muss dann mal. Ja, wie auf dem Luftschiff, nicht wahr? Ja. Ja. Das ist auch von diesen Aufklärern der anderen Tricks einer meiner Lieblingsaufklärungs, der Trick mit Aoko, dass er 1 zu 4 gezählt hat. Schieß, schieß! Drama. Das ist einfach eine starke Szene. Die gesamte Konfrontation. Tja. Was lernen wir daraus? Tragt keine Handschuhe. Ja, aber er hätte sich doch einfach fallen lassen können. Das war doch der ganze Punkt, dass er es nicht wollte. Kann man nicht aus dem Inneren des Handschuhs die Fingerabdrücke nehmen? Ich würde den Handschuh zumindest aufbewahren, falls sich die Technologie irgendwann mal dahin entwickeln sollte, dass man es kann. Secret Love. Ja, und hört ihr auch den Gesang? Ja. Ja? Jetzt ja. Jetzt, ich dachte gerade, die haben den Gesang ausgesetzt. Dachte ich auch gerade. Weil sie haben schon immer so Secret Love mitgesungen, oder? Nee, das war nicht immer so. Hm. Komisch. Ist es auch auf der Blu-ray und DVD so? Das kann, ist ja kurios. Okay, haben wir nochmal Novum hier in der letzten Episode ganz am Ende. Ja, war auch ein unglaubliches Ende, muss man sagen. Tja, wir waren auch so still. Ich glaube, wir waren alle... Ja. Ja, ehrfürchtig vor der Szene. Ja. Weil es ist schon eine der stärksten Szenen in der ganzen Serie. Und auch ein sehr, sehr schöner Abschluss der gesamten Serie, muss man sagen. Also. Ja. So ein sehr nachdenkliches Ende und Kit fliegt im Mondschein am Ende noch rum. Quasi ein offenes Ende, wie es ja auch nicht anders sein kann. Ja, ist ja tricky, ne? Wenn der Manga nicht abgeschlossen ist, immer noch offen, was soll man da als Anime-Produzent sagen oder als Magic Kaito-Komitee? Wo machen wir jetzt den Cut und sagen, hier ist der Anime vorbei? Und vor allem natürlich auch, welche Folgen basteln wir so rein, dass man am Ende sagt, das ist irgendwie ein gelungenes Ende. Und halbwegs keine Vorschau auf die nächste Episode. Stattdessen springt Anime on Demand bei mir wieder zur ersten Episode. Also nochmal von vorn. Ja, ja. War aber auch, glaube ich, das letzte Manga-Kapitel, ne? In den, ja, Bänden sozusagen. Oder? Kam da noch was? Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Serie? Also in den Bänden, ja, es gibt keinen fünften Band, aber es kam noch fünf Kapitel gibt, danach. Ja, aber in den Bänden ist, glaube ich, der letzte. In den Bänden ist das letzte. Die neuen erschienen ja sogar teilweise während diese Serie hier noch lief. Die lief ja über 2 Jahre immer verstreut, die 12 Folgen. Und ich glaube, zwischendrin sind noch 2 Kapitel rausgekommen und danach 2014 nochmal 3. Die dann ja alle in Magic Kaito 1412 behandelt werden, aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Die wir auch noch nicht in Deutschland kennen, bis zum heutigen Punkt jedenfalls noch nicht. Wer weiß denn, was noch kommen wird. Zunächst einmal sind wir durch mit der letzten Episode von Magic Kaito Kid, The Phantom Thief. Ich bedanke mich noch einmal sehr, dass ihr heute auch bei diesem Audiokommentar mit dabei wart und hoffentlich auch die letzten 11 Audiokommentare uns schon begleitet habt. Freut mich sehr. Ich verweise nochmal auf unseren allgemeinen Podcast zu Magic Kaito Kid, The Phantom Thief. Da haben wir noch einen ganz regulären Conan-Cast bzw. Themen-Podcast herausgebracht, wo wir mal allgemein über die Serie gesprochen haben. Es ist auch schon ein bisschen her, aber da verweise ich nochmal drauf. Da haben wir ganz am Anfang, vor unserer Audiokommentarreihe veröffentlicht. Geht dann auch irgendwann weiter mit Magic Kaito 1412, wie dann die Nachfolgeserie heißt, mit mehr Episoden. Zunächst einmal wirklich vielen, vielen Dank. Ich verweise noch auf unsere Audiokommentare, die wir auch zu den Filmen gemacht haben. Film 14 bis Film 19 haben wir ja schon als Audiokommentar veröffentlicht. Da könnt ihr auch gerne reinhören. Oder wie gesagt, hier komplett jetzt Magic Kaito Kid to the Phantom Thief mit den Episoden 1 bis 12. Ich sage, ich verweise natürlich noch auf unser Wiki, conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, instagram.com/conannews und auf iTunes sind wir als Conancast oder Conannews zu finden, sogar beides. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher im Schein des Mondlichts und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, vielen Dank, dass ihr bis zum Ende hoffentlich durchgehalten habt, alle 12 Episoden mit uns gesehen habt und ja, freut euch auf weitere Kommentare, News-Ausgaben und so weiter. Ja, schreibt doch mal gerne, welche Episode euch am besten gefallen hat und ich würde sagen, wir hören uns im Schein des Mondes.